B1 1 Was brauchen wir? Kaffee oder Tee? Wir brauchen Kaffee. Noch etwas? Ja, Bananen. 2 Guten Tag. Sie wünschen? Ich hätte gern 200 Gramm Schinken. Noch etwas? Nein, danke. 3 Guten Tag. Sie wünschen? Bitte 1 Kilo Tomaten. Noch etwas? Ja, 2 Kilo Kartoffeln. Ist das alles? Ja, danke. Das ist alles. 4 Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Das macht 4,50 Euro.